Die Söhne Judas waren Peres, Hitzron, Kelubai, Hur und Sobal. Reaja aber, der Sohn Sobals, erzeugte Jahat, Jahat erzeugte Ahumai und Lahat. Das sind die Geschlechter der Zoreathäter. Und dies sind die Söhne Etams, Jesreel, Jisma, Jidas und ihre Schwester hieß Hatzileponi. Ferner Penuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Husas. Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von Ephrata, dem Vater Bethlehems. Aschor aber, der Vater von Tekoa, hatte zwei Weiber, Hilia und Naera. Und Naera gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und die Ahasdariter. Das sind die Söhne Naeras. Und die Söhne Hilias waren Zeret, Jesa und Etnan. Kos aber erzeugte Anub, Hatzubeba und die Geschlechter Ahahels, des Sohnes Harums. Jebetz aber war vornehmer als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jebetz, indem sie sprach, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und Jebetz rief zum Gott Israels und sprach, wenn du mich segnest, und mein Gebiet erweiterst, und deine Hand mit mir ist, und wenn du sorgst, dass Unheil fern bleibt, so dass mich kein Schmerz trifft, und Gott ließ seine Bitte in Erfüllung gehen. Kelub aber, der Bruder Suhas, erzeugte Mehir, das ist der Vater Estons. Esten aber erzeugte Bethrapha, Pasea und Tehina, den Vater der Stadt Nahas, das sind die Männer von Recha. Und die Söhne Kenas waren, Otniel und Seraja, und die Söhne Otniels, Hattat. Meonotai aber erzeugte Ofra, und Seraja erzeugte Job, den Vater des Zimmeratals, denn sie waren Zimmerleute. Die Söhne Kalibs aber, des Sohnes Jephones, waren Ier und Ela und Nam, und die Söhne Elas und Kenas. Die Söhne Jehal-Elels waren Sif, Sifa, Tirja und Azarel. Und die Söhne Esras waren Jeter, Meret, Efer und Jalong. Und dies sind die Söhne Bitjas, der Tochter des Pharao, die Meret heiratete, sie gebar Mirjam, Samai und Jisba, den Vater Estemoas. Sein jüdisches Weib aber gebar Jered, den Vater von Hedor, und Heber, den Vater von Socho, Jekutil, den Vater von Sanoa und die Söhne des Weibes Hodias, der Schwester Nahams, waren, der Vater von Kegila, der Gamiter, und Estemoa, Machatita. Die Söhne Simons waren, Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon, und die Söhne Jisais Sohet und der Sohn Sohets. Die Söhne Selas, des Sohnes Judas, waren, Hier, der Vater Lechas, Leda, der Vater Maresas, und die Geschlechter der Baumwollenarbeiter von Beth-Asbea, ferner Jokim und die Männer von Koseba und Jos und Saraf, welche Mob eroberten, und sie kehrten nach Bethlehem zurück. Doch das sind alte Geschichten. Sie waren Töpfer und bewohnten Netaim und Gedera, bei dem König, in seinem Dienste, wohnten sie da selbst. Die Söhne Simeons waren, Nemuel, Jamin, Jarib, Sera, Sol, dessen Sohn war Salum, dessen Sohn Mibsam, dessen Sohn Misma. Die Söhne Mismas waren, sein Sohn Hamuel, dessen Sohn Sakur, dessen Sohn Simai. Simai aber hatte 16 Söhne und 6 Töchter, während seine Brüder nicht viele Kinder hatten, und ihr Geschlecht vermehrte sich nicht so, dass sie die Zahl der Judäer erreicht hätten. Sie wohnten aber in Birseba, Molada, Hatzasual, Bilha, Ezim, Tolat, Betul, Horma, Ziklag, Beth-Markabot, Hazar-Susim, Beth-Birai und Saraim. Das waren ihre Ortschaften bis zu der Zeit, wo David regierte. Ihre Dörfer aber waren Etam, Ayen, Rimmen, Tochen und Asan, 5 Ortschaften, dazu alle ihre Dörfer, die rings um die genannten Ortschaften lagen, bis nach Baal hin. Das waren ihre Wohnsitze, und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister. Ferner, Mesobab, Jamlech, Josa, der Sohn Amazias, Joel, Jehu, der Sohn Josipias, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels, und Eljonai, Jakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel und Benaja, Sisa, der Sohn Sifais, des Sohnes Alons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Simris, des Sohnes Semajas. Diese hier mit Namen aufgeführten waren Fürsten in ihren Geschlechtern, und ihre Familien hatten sich mächtig ausgebreitet. Und sie zogen bis da, wo es nach Gedor hineingeht, bis östlich vom Tale, um für ihre Herden Weideplätze zu suchen. Und sie fanden fette und gute Weide, und das Land war geräumig. Ruhig und friedlich, denn die vorher dort gewohnt hatten, gehörten zu den Hamiten. Da kamen die oben mit Namen Verzeichneten zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, zerstörten ihre Zelte und schlugen die Moiniter, die sich dort befanden, und vollstreckten den Bann an ihnen, bis auf den heutigen Tag, und wohnten an ihrer Stadt, denn es gab dort Weideplätze für ihre Herden. Und ein Teil von ihnen, den Simeoniten, zog auf das Gebirge Seir, 500 Mann, an ihrer Spitze Pelatscha, Neaja, Rephaja und Uziel, die Söhne Jisais. Und sie erschlugen die letzten Überreste der Amalekiter und blieben dort wohnen bis auf den heutigen Tag.